The Jesus March is 5 weeks away. Der Jesusmarsch findet in 5 Wochen statt. And there's a lot of work to do. Und es gibt noch viel Arbeit zu tun. I think it's going to be one of the greatest moments in the last 500 years. Ich glaube, es wird einer der größten Augenblicke oder Momente sein seit den letzten 300 bis 400 Jahren. Let's say it could be. Also es könnte es sein. It really could be. Es könnte es wirklich sein. There's no other name. Es gibt keinen anderen Namen. Under heaven. Im Himmel. By which under heaven, also by which Himmel, we can be saved. Durch den die Leute gerettet werden können. There's no other name. Es gibt keinen anderen Namen. These are the words of the Apostle Peter. Das sind die Worte des Apostel Petrus. He said, "There's no other name." Er sagt, es gibt keinen anderen Namen. And bringing the name of Jesus around the ring. Und diesen Namen Jesus den ganzen Ring herumzutragen. And into the center of the city. Und dann ins Zentrum der Stadt. I think just there's no greater privilege in the world. Ich glaube, es gibt kein größeres Privileg in der ganzen Welt. On Wednesday, I was on my way home. I worked all week here. Am Mittwoch war ich am Weg nach Hause, nachdem ich die ganze Woche schon hier gearbeitet habe. We're not going to make it. I just thought there's no way. Habe gedacht, wir werden es nie schaffen. Es geht gar nicht. It's too much work. Es ist zu viel Arbeit. And then on, we had made by faith. We made 150 more of these. Aber im Glauben haben wir noch 150 solcher Rahmen gebaut. We got so good at it that we made one. We put together one. We could put it together in 1 minute and 18 seconds. Wir wurden darin so gut, dass wir eines von diesen Dingen zusammenbauen konnten in 1 Minute 18 Sekunden. And we got so good at doing these. Und dann haben wir sie bespannt. That we could do both sides in 1 minute and 30 seconds. Dass wir beide Seiten in 1 Minute 30 Sekunden machen konnten. Or was it one side? Maybe it was one side. Vielleicht war es nur eine Seite. We have 90 of these to paint. Wir haben jetzt 90 von denen, die bemalt werden müssen. 90. You can paint Cameroon, you can paint any country you want. Du kannst vorbeikommen und jedes Land oder jede Flagge drauf malen, die du willst. I had a German guy yesterday and I said, you can paint Germany. Ich hatte gestern jemanden aus Deutschland da und habe gesagt, du könntest die deutsche Flagge malen. By the time I came back, he already had 10 in German. Aber wie ich wieder zu ihm kam, hat er schon 10 von denen auf deutsche Flagge. I said, what are you doing? I said, there's other countries. Ich habe gesagt, was machst du? Es gibt doch noch andere Länder. I'm a German. Er hat gesagt, ich bin Deutscher. So he made 10. Also hat er 10 davon gemacht. Juvie and Nitsi came yesterday and they made 8 in Filipino. There's an the end there, you can see it. Judy und Nitsi kamen gestern und haben für die Philippinen. Beautiful one with the little gold stars on the top. Also die schönen mit dem gelben oder goldenen Stern. And we still have 90 to paint. Wir haben noch 90 weitere, die bemalt werden müssen. And we have 30 of these still to put the net on. Und 30 von denen, wo wir dieses Material drauf spannen müssen. I didn't even start the big ones yet. Und ich habe noch nicht mal begonnen, die großen zu machen. And, so if you want to help, wenn du helfen möchtest, I'm here every day. Ich bin hier jeden Tag. Except tomorrow I have to visit someone in a hospital. Außer morgen muss ich jemanden im Krankenhaus besuchen. And I have to go to Treiskirchen to speak for some Iranian person guy. Muss nach Treiskirchen gehen, um mit jemandem aus dem Iran zu sprechen. And I have a dinner appointment in the evening. Und dann habe ich am Abend ein Abendessen. But if you call me, aber wenn du mich anrufst, and you want to help, und helfen willst, I can be here. I can give you some work. I can show you what to do. Ich werde da sein. Ich kann dir Arbeit zuweisen und dir zeigen, was du tun sollst. You can paint your country right after service today. Du kannst heute nach dem Gottesdienst dein Land malen. You can work Sunday afternoons. Du kannst Sonntagnachmittag arbeiten. You can come tonight during service and you can paint. Du kannst auch heute Abend Nacht, also während des Gottesdienstes kommen und malen. I don't have time for these anymore. Really, I have to get on to the big ones. Ich habe keine Zeit mehr für diese. Ich muss mich um die großen kümmern. Last Sunday after service. Letzten Sonntag nach dem Gottesdienst. There was a march in the city. Da gab es einen Marsch in der Stadt. It was a protest. Ein Protestmarsch. Against the massacre of Christians in Iraq and in Syria. Gegen das Massaker an Christen im Irak und in Syrien. So Mary and I and a few we went down. Und Mary und ich und ein paar andere sind dort mitgegangen. We took 3 of our signs. Wir haben 3 unserer Schilder mitgenommen. 3 that said Jesus. 3 von denen, wo Jesus drauf stand. Just 3. Nur 3. I want to show you a video. Und ich möchte euch ein Video zeigen. In a few moments. In ein paar Augenblicken. How awesome it is. Wie großartig es ist. to bring the name of Jesus in the center of the city. Den Namen Jesus in das Zentrum der Stadt zu führen. And I want you to see how awesome it is with just three. Ich möchte euch zeigen, wie großartig das ist mit nur drei Schildern. And in 5 weeks, und in 5 Wochen, we will have hundreds. Werden wir Hunderte haben. Hundreds. Hunderte. It's going to be professionally videoed. Es wird professionell aufgezeichnet. ORF will be there. Der ORF wird da sein. We have no idea how powerful this can be. Wir haben noch keine Vorstellung davon, wie mächtig das sein wird. And the saddest thing is that there's so little interest from the churches. Und das Traurige ist, dass es nur so wenig Interesse von den Gemeinden aus besteht. We have called. My wife and Beate and others have called church after church after church after church after church. Meine Frau Beate und andere haben eine Gemeinde nach der anderen angerufen. Well, we won't be coming. Und die sagen alle, nein, wir werden nicht dabei sein. We don't believe in marching with other churches. Wir glauben nicht dran, dass also an dem Zusammenmarschieren mit anderen Gemeinden. Some said the Catholics might come, so we're not going to come. You know. Andere haben gesagt, dann die Katholiken werden dabei sein, deswegen kommen wir nicht. This is about Jesus. Aber es geht dabei um Jesus. Can you read what's on my back? Könnt ihr das lesen, was auf meinem Rücken steht? I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Römer 1:16. I wore this shirt out there on Sunday. Ich habe letzten Sonntag dieses T-Shirt getragen bei diesem Marsch. There's about 1800 people there. Es waren ca. 800 Menschen dort. Mostly from 1800. From the Middle East. Großteils aus dem Nahen Osten. I'm imagining that a lot of them were not even born again Christians. Und ich nehme an, dass der Großteil von ihnen nicht einmal neugeborene Christen waren, wieder. But just marching because of family being killed. Sondern einfach damit gegangen sind, weil ihre Familie zu Hause getötet werden. As I made this video, I want to show you. Und als ich dieses Video gemacht habe, das ich euch zeigen will. I watched it about 30 times. Ich habe es schon 30 Mal angesehen. And I cried and I cried and I cried. Und ich habe dabei geweint und geweint und geweint. And sometimes I cried so hard. Und manchmal habe ich so stark geweint. And then I was wondering, why am I crying? Und ich habe mich gefragt oder gewundert, warum weine ich denn? And I came up with a few reasons. Und mir sind ein paar Gründe dazu eingefallen. First is that there could have been thousands and thousands of Christians there. Zuerst, weil ich gedacht habe, es könnten nur Tausende und Abertausende Christen da sein. I think actually I counted about 1400. Ich denke, ich habe circa 1400 gezählt. I stayed and I just counted 10, 20, 30, 40. Also sind da gestanden, ich habe so 10, 20, 30, 40 gezählt. What if 5,000 Christians had come? Aber was wäre gewesen, wenn 5,000 Christen gekommen wären? And just supported these people. Und diese Menschen unterstützt hätten. Came out of nowhere. Die aus dem Nichts kommen. And just said, we love you. Und sagen, wir lieben euch. We love your family, your friends. We love Iraq and Syria. Wir lieben eure Familien, eure Freunde. Wir lieben Irak und Syrien. That was the first reason I was crying. Das war der erste Grund, warum ich geweint habe. Second reason is that they didn't expect anybody to come. It seemed. Der zweite Grund war, dass es anscheinend sie nicht erwartet haben, dass irgendjemand kommt. It kind of just seems like this is our battle. We will fight our battle. Es war so eine Einstellung wie, das ist unser Kampf und wir werden unseren Kampf kämpfen. I thought, it's not just your battle. Und ich habe mir gedacht, das ist nicht nur euer Kampf. It's our battle. Es ist unser Kampf. And if that was our country, we would want the support of Christians all around the world. Und wenn das unser Land wäre, dann würden wir uns wünschen, dass alle Christen auf der ganzen Welt uns unterstützen. And I think the third reason I was crying. Und der dritte Grund, warum ich geweint habe, is because of how little I do to help. Weil ich nur so wenig machen kann. How little I actually do to help them. So wenig ich, also weil ich so wenig mache, um ihnen zu helfen. I just thought, I'm ashamed of myself. Ich habe mir gedacht, ich schäme mich selbst. Come on, Lord, please. Ich habe mir gedacht, komm her, bitte. Please. Bitte. Help me. Hilf mir. To be like you. Dass ich so bin wie du. I'm so unlike you. Ich bin dir so unähnlich. Help me to be like you. Hilf mir, so zu sein wie du. I'd like you to watch this now. Ich möchte, dass ihr euch das anschaut. And maybe we'll watch it a second time after I'm done speaking. Und vielleicht schauen wir es uns nach der Predigt nochmal an. There's a lot of things I want you to watch for, but let's just watch it, and then I'll mention things after. Ich hätte gern, dass auf gewisse Dinge achtet, aber schaut es euch einfach mal an und ich spreche dann später drüber. In 5 weeks. In 5 Wochen. We'll be marching in the same square. Gehen wir denselben Bereich ab. For the name of Jesus. Für den Namen Jesus. You can take the pictures from our website that Beate puts on and you can send them to everybody you know. Du kannst die Bilder von unserer Homepage, die Beate hochgeladen hat, nehmen und an jeden schicken. Facebook. Facebook. Das ist auf Beates Facebook-Seite. I only found out about this march on the Sunday that it happened. Ich habe über diesen Marsch nur gelesen oder gehört an dem Sonntag, wenn er stattgefunden hat. It would be so sad if people didn't even know about it. I didn't know about the last Jesus march. Und es wäre so traurig, wenn Menschen denn nicht einmal wissen, dass der Jesusmarsch stattfindet. Und beim letzten Jesusmarsch habe ich es nicht mal gewusst. There was a march for Jesus, and we didn't. No one in our church even knew about it. Es gab einen Marsch für Jesus, und niemand aus unserer Gemeinde wusste darüber. 2 years ago or 4 years ago. Vor 2 oder 4 Jahren. Go to Facebook, get the photos, take some pictures, send it out, get people excited. Geh auf Facebook, lade diese Bilder runter und schick sie an Menschen, um sie I'm telling you, when you're out there, you want to carry the, sign. Und ich sagte, wenn du da draußen bist, dann wirst du eines dieser Schilder tragen wollen. You want it in your hand. Du wirst das in der Hand halten wollen. You go to the person who has it, you say, do you still want to carry it? Du gehst zu einer Person, die so ein Schild hat, und fragst, kannst du es eh noch weiter tragen? Willst du es noch weiter tragen? I still want to carry it. Nein, nein, ich will es schon noch weiter tragen. I was hoping that we could have 700 made, but we won't be able to. But also, ich hatte gehofft, dass wir 700 Schilder machen können. And we can all make little ones out of cardboard. Wir können auch noch so kleine Schilder machen auf Karton. Some of them were so small, but so visible. Manche von denen waren so klein, aber trotzdem so gut sichtbar. We want to make the big ones, but we also want to make the cardboard ones with your testimony. Wir wollen die großen haben, aber wir wollen auch kleine machen, wo euer Zeugnis draufsteht. Whatever it is. Was immer es auch ist. 18 years an alcoholic, 5 years free through Jesus. 18 Jahre Alkoholiker und seit 5 Jahren frei durch Jesus. Lost in depression, set free through God. Verloren in der Depression, aber freigesetzt von Gott. You will wish you had something in your hand, because your heart's going to want to explode. Und du wirst dir wünschen, dass du etwas in der Hand hältst, weil dein Herz förmlich explodiert. I was holding this thing so high. Ich habe dieses Schild so hoch gehoben. And my hand never got tired. Und meine Hand ist niemals müde geworden. I had it in my hand. I just had it as high as it could go. Also, als ich es getragen habe, habe ich so hoch aufgehoben, wie ich konnte. We got to make these poles another meter longer. Und ich habe gesagt, wir müssen die Stangen noch einen Meter länger machen, damit sie eben noch höher sind. There's salvation in no other name. Es gibt keine Erlösung in einem anderen Namen. When we get to heaven and we see Jesus for who he is. Wenn wir in den Himmel kommen und Jesus sehen, wer er ist. Every knee is going to bow. Dann wird sich jedes Knie beugen. Every tongue is going to confess. Und jede Zunge wird bekennen. That Jesus Christ is Lord. Dass Jesus Christus Herr ist. To the glory of the Father. Zur Herrlichkeit des Vaters. And then we will be blown away. Und dann werden wir umgehauen. When every knee is bowing. Wenn jedes Knie sich beugen wird. And we will wish we could come back. Und wir werden wünschen, dass wir nochmal zurückgehen just könnten. For a moment. Nur für einen Moment. To stand for his name. Dass wir für seinen Namen einstehen. So I want to look at a few verses. Ich möchte gern einige Verse mit euch durchgehen. Maybe really help us. Die uns helfen können. Let's start with slide 1. This is from Hebrews chapter 13. Das ist aus Hebräer 13. Remember those in prison as if you were there yourself. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene. Remember also those being mistreated as if you felt their pain in your own bodies. Derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. This is a reality that cannot be resolved but has to be managed. Das ist eine Realität, die nicht erfahren werden kann, sondern die gemanagt resolved. Wird. Also resolved. Kann nicht aufgelöst werden, nicht. It has to be managed. Sondern wir müssen damit umgehen lernen. The fact that I want to live a happy, abundant life here in the West. Die Tatsache, dass ich ein fröhliches Leben im Überfluss hier im Westen führe. I want to get up in the morning and just say, "Good morning, Jesus. I'm happy today." Ich möchte in der Früh aufwachen und sagen, guten Morgen, Jesus, ich bin heute glücklich. I'm strong, I'm young, or whatever, I have every opportunity, stark, I live jung, in Vienna. Ich habe gewisse Möglichkeiten. Ich lebe in Wien. Ich habe Freunde. Ich habe eine Bibel. I want to live an abundant life. Ich möchte ein Leben im Überfluss führen. At the same time, just across the border. Und zur selben Zeit auf der anderen Seite der Grenze. There are millions in prison. Sind Millionen im Gefängnis. Who are suffering. And to manage this tension. Die im Gefängnis leiden und mit dieser Spannung umzugehen. Because we can be overwhelmed by just focusing on them. Weil wir werden überwältigt, wenn wir uns nur auf sie fokussieren. And yet, I've never seen the righteous forsaken. Und doch habe ich den Gerechten noch nie verlassen gesehen. Psalm 73:25. Ich habe noch nie gesehen, dass der Gerechte verlassen worden ist, weil Gott ist mit ihnen. God is with them. God is helping them. Gott ist bei ihnen, er hilft ihnen. Testimony after testimony in eternity of how God was with them. Und ihr könnt in der Ewigkeit Zeugnis nach einem Zeugnis hören von Menschen, wo Gott bei ihnen war in dieser Situation. We want to do our part. Aber doch wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Romans chapter 1 verse 14. Römer 1, 14. Paul says this. Sagt Paulus. I am as I speak. So während ich rede. Let me read it. I am as I speak under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich, während ich rede, ein Schuldner. The Greek says, as I speak. Im Griechischen heißt es, während ich jetzt rede. Paul lives a very present Christianity from moment to moment. Paulus lebt ein sehr gegenwärtiges christliches Leben von einem Moment zum nächsten. And the Greek word is debtor. I am a debtor. Und das griechische Wort ist ein Schuldner. Same word that Jesus said, forgive us. This day, he says, forgive us our debts as we forgive our debtors. So wie Jesus gesagt hat, vergib uns unsere Schulden oder unsere Sünden, während auch wir unseren Schuldnern vergeben. Paul is a debtor. Paulus ist ein Schuldner. Not to the law, nicht dem Gesetz gegenüber, but he's a debtor to the love of God. Sondern der Liebe Gottes gegenüber. He is a debtor. Er ist ein Schuldner. He has been given so much. Er hat so viel gegeben. He has freely received so much. Er hat frei so viel empfangen. And he understands. Und er versteht. How sinful he was. Wie sündig er war. How sinful he still is. Wie sündig er immer noch ist. Romans chapter 7. Römer Kapitel 7. I don't do the things I want to do and I do the things I don't want to do. Die Dinge, die ich nicht machen will, die tue ich, und die Dinge, die ich machen will, die tue ich nicht. Wretched man that I am, Paul writes. Der bösartige Mensch, der ich bin. Who can save me from this body of death? Wer kann mich von diesem Leib des Todes retten? I thank God. Ich danke Gott. With the mind I serve God. Mit meinem Verstand danke ich Gott. Diene ich Gott. And with the flesh I serve sin. Aber mit meinem Fleisch diene ich der Sünde. And he had a revelation of how much God loved him. Aber er hat eine Offenbarung davon, wie sehr Gott ihn liebt. He's the one who wrote Romans chapter 8. Und er hat Römer 8 geschrieben. Who can separate us from the love of God that's in Christ Jesus? Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist? A very present, real, moment-to-moment reality. Es war eine gegenwärtige, sehr wahrhaftige christliche Beziehung, die er geführt hat von Moment zu Moment. Because Paul knew how sinful he was and still is. Weil Paulus wusste, wie sündig er war und wie sündig er immer noch ist. Next verse, verse 16. Römer 1:16. What I'm wearing on my back. Das trage ich auf meinem Rücken. For I am not ashamed of the gospel. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. For it is, as I speak, the power of God for salvation for everyone who believes. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. It is a very moment-to-moment power. Es ist eine von Moment zu Moment Kraft. It's a power as I speak, it's working. Es ist eine Kraft, die während ich rede wirkt. For it is the righteous, for in it the righteousness of God is revealed. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. That's very important. It's revealed. Es ist sehr wichtig. Es wird offenbart. Because Jesus said, Father, I thank you that you've hidden these things. Weil Jesus sagt, Vater, ich danke dir, dass du diese Dinge versteckt hast. From the wise and the clever. Von den Weisen und den Schlauen. It's revealed. aber es wird offenbart. I can live my whole Christianity without revelation. Ich kann mein ganzes christliches Leben führen, ohne jemals diese Offenbarung Everything's zu erfahren. In my head. I have all the knowledge, but it's not a revelation. Alles ist in meinem Kopf. Ich habe die Erkenntnis, aber es geht nicht in mein Herz. It's in my head, but it didn't move to my heart. Ich habe es im Kopf, aber es geht nicht runter zum Herz. And only God can do that. Und nur Gott kann das machen. It's revealed from faith to faith as I speak. Es wird offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. It's a very moment-to-moment faith walk. Es ist ein Glaubenswandel von Moment zu Moment. And God is revealing himself as it is written. The righteous man shall live by faith. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. What does it mean to live by faith? Was bedeutet es, aus dem Glauben heraus zu leben? Trusting what God has written. Ich vertraue darauf, was Gott geschrieben hat. I live by faith in the promises of God. Ich lebe im Glauben nach den Verheißungen Gottes. In what God says is true. Weil ich glaube, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist. God says he loves me. By faith I believe it. Sagt, ich liebe, er liebt mich und im Glauben glaube ich dran. God says he has a plan for me. I don't feel it, but by faith I believe it. Gott sagt, er hat einen Plan für mich und ich sehe es zwar nicht oder ich fühle es nicht, aber im Glauben glaube ich daran. God has peace for me. Gott hat Frieden für mich, Kraft für mich. Everything I need. Alles, was ich benötige. 2. Peter 1, everything God has supplied that we need. 2. Petrus 1, Gott hat uns mit allem versorgt, was wir benötigen. And yet I wake up in the morning and I'm just Rob Prokop. Und doch wache ich in der Früh auf und bin nur Rob Prokop. Hello, good morning. Hallo, guten Morgen. My back hurts a little bit, maybe. Mein Rücken tut etwas weh. My breath smells. Mein Atem stinkt. I need a shower. Ich brauche eine Dusche. I don't feel spiritual. Ich fühle mich nicht geistlich, überhaupt nicht. Faith to faith. Aber vom Glauben zu Glauben. Lord Jesus, here I am. Fill me. Let's go. Herr Jesus, hier bin ich. Fühl mich. Fang mir an. Let's take a step of faith. Let's do something. Ich gehe diesen Schritt im Glauben. Help me to be sensitive to you. I'm walking in faith. Ich möchte dir gegenüber sensibel sein. Ich wandle im Glauben. It never moves away from faith. Es geht niemals weg vom Glauben. Unless I move into moral light. Außer ich gehe in das moralische Licht. And I just do external things. Und ich mache so externe Dinge. But it's not a living faith. Aber es ist kein lebendiger Glaube. And Paul said. Paul sagt, I am not let's go back. I am not ashamed of the gospel. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. You know what it means to be ashamed? Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn man sich dessen schämt? I don't want to be identified with it. Ich möchte nicht damit identifiziert at werden. All. Überhaupt nicht. Because of what I might lose. Weil ich vielleicht etwas verliere dadurch. My reputation, mein Ruf, my possession, mein Besitz, opportunity, Gelegenheiten. I don't want to be identified with it. Ich möchte damit nicht identifiziert werden. Paul said, "I'm not ashamed of the gospel." Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Philippians chapter 3, he lost everything. In Philipper 3, da hat er alles verloren. He says, "I've lost everything." Ich habe alles verloren. He says, "But I count it as dung, as manure, as dreck." Ja, ich habe es aber als nichts oder als Dreck erachtet. I count it as cow dung. Ich habe es so wie Kuhdung erachtet oder gesehen. Right. To gain the knowledge of Jesus. Aber um die Erkenntnis Jesu zu erlangen. Paul was not ashamed of the gospel. Paulus hat sich nicht des Evangeliums geschämt. He told Timothy, Timothy, don't be ashamed of the testimony of Jesus. Und er hat zu Timotheus gesagt, Timotheus, schäme dich nicht des Zeugnisses Jesus. There's pressure that we feel in identifying with Jesus. Diesen Druck, den wir spüren, wenn wir uns mit Jesus identifizieren. Ah, they're going to think I'm a sect. Na, die denken, ich bin so, ich gehöre zu einer Sekte. They're going to think I'm this. They're going to think I'm that. Die denken, ich bin das oder jenes. They're going to put me in this category. Sie stecken mich in diese Kategorie. They won't be my friend or whatever they'll do. Die werden nicht mehr meine Freunde sein oder sie werden mir das und das antun. Paul said, I'm not ashamed. Paulus sagt, ich schäme mich nicht. I don't care what they think. Mir ist es egal, was die Leute Because denken. Every knee is going to bow and every tongue is going to confess. Weil jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Every knee. Jedes Knie. Saddam Husseins Knie, Adolf Hitlers Knie, every single knee will bow. Saddam Husseins Knie und Adolf Hitlers Knie, jedes Knie wird sich beugen. Every single Middle East, every single terrorist in this world. Jeder einzelne Terrorist im Nahen Osten oder auf der ganzen Welt. Every single king who every pharaoh who ever lived. Jeder König, der jemals gelebt hat. Every president of every country. Jeder Präsident jedes Landes. Every person who works in the mafia. Jede Person, die vielleicht der Mafia angehört. Every knee will bow. Jedes Knie wird sich every beugen. Every tongue will confess. Jede Zunge wird bekennen. That Jesus Christ is Lord. dass Jesus Christus der Herr ist. See everybody bow, und wenn wir sehen, wie alle sich beugen, billions of people bow the knee, Milliarden von Menschen beugen and everybody die Knie confesses Jesus Christ is Lord, und jeder bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, we might just drift back to moments like these, dann werden wir uns vielleicht zurückerinnern an Momente wie diese and think, und denken, if I could go back, wenn ich nochmal zurückgehen könnte. Do you know what we're going to be ashamed of? Wisst ihr, wessen wir uns schämen werden? 1 John chapter 2 verse 28. 1. Johannes 2 Vers 28. It says that when the Lord appears, wenn der Herr erscheint, some of us are going to shrink away in shame. Dann werden manche von uns sich ganz klein machen vor Scham. Imagine that. He comes, we hear the trumpet, we hear the shofar, right? Also stellt euch vor, wir hören dieses Shofar, diese Trompete. We are taken before the Lord. Und wir erscheinen vor dem Herrn. It happened. There's Jesus. There's the angels. Und da ist Jesus und die Engel. And we have this feeling of shame. Und wir fühlen diese Scham in uns. You know what it's about? Und wisst ihr, worum it's es geht? Not about our sin. Es geht nicht um unsere Sünde. We're not going to be ashamed that we were sinners. Wir werden uns nicht dessen schämen, dass wir Sünder waren. Because Jesus paid for it. Weil Jesus hat dafür God's bezahlt. God's not going to allow it. He paid for sin to the glory of the Father. Gott wird das nicht zulassen, weil Jesus hat schon dafür bezahlt zur Herrlichkeit des Vaters. We are dead to our sin. Wir sind unserer Sünde gegenüber sin tot. No authority in our life to keep us from God. Die Sünde hat keine Autorität in unserem Leben, dass sie uns von Gott fernhält. But what we're going to be ashamed about, aber wofür wir uns schämen werden, is the opportunities that we forfeited to glorify his name. Die Gelegenheiten, die wir ausgelassen haben, um seinen Namen zu verherrlichen. And that's going to blow us away. Und das wird uns umhauen. That our sin is in the deepest sea. Dass unsere Sünde im tiefsten Meer ist. We would almost want him to talk about our sin. Just talk about my sin. Und wir würden wünschen, dass er über unsere Sünde redet. Let's just talk about how bad I was, Lord. Please, it'll make me feel better. Also reden wir darüber, wie schlimm oder wie böse ich war. Das hilft mich besser zu fühlen. Let's go through it all. Just look at it. Gehen wir alles durch. Schau dir das an. And then just yell at me and tell me how bad I was and help me feel really bad. Und schrei mich an und sag mir, wie böse ich war. Das würde mir helfen. God says it's all gone. It's in the deepest sea. Gott sagt nein, das ist alles weg. Das ist im tiefsten Meer. As far as the east is from the west. So weit weg wie der Osten vom Westen getrennt ist. Psalm 103, it's gone. Psalm 103, ist you alles weg. You are here in perfect righteousness. Du bist hier, du hast vollkommene Gerechtigkeit. In my presence. In meiner Gegenwart. But you have regret. Aber dir tun Dinge leid. You didn't take opportunities. Dass du Gelegenheiten nicht ergriffen hast. That you had. Die du gehabt hättest, to stand with me. Dass du zu mir stehst. That's why Jesus said in Luke chapter 9. Deswegen hat Jesus gesagt in Lukas Kapitel 9, Vers 25. What does it profit a man if he gains the whole world? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? And loses his soul. Aber seine Seele verliert. What can a man give in exchange for his soul? Was kann der Mensch schon geben zum Austausch gegen seine Seele? But the next verse says, aber der nächste Vers verse sagt, 26, Vers 26, those who are ashamed of me, diejenigen, die sich meiner schämen and my word, und meines Wortes, I will be ashamed of them before my Father and the holy angels. Für diese Menschen werde ich mich vor meinem Vater und den Engeln schämen. Jesus takes it personal. Jesus nimmt das persönlich. Because it's all about the Father. Weil es immer nur um den Vater geht. It's all about bringing glory to the Father. Es geht immer darum, dem Vater Herrlichkeit zu bringen. He died to bring glory to the Father. Er starb, um dem Vater Herrlichkeit zu geben. It was not his will. He said, "Father, I do thy will." Es war nicht sein eigener Wille. Er hat gesagt, Vater, ich tue deinen Willen. And Jesus takes it personal. Und Jesus nimmt das persönlich. If you're ashamed of me, I will be ashamed of you. Wenn du dich meiner schämst, dann werde ich mich deiner schämen. If you will not identify with me, I will not identify with you. Wenn du dich nicht mit mir identifizierst, identifiziere ich mich nicht mit dir. But in Hebrews chapter 2. Aber in Hebräer Kapitel 2. It says that Jesus is not ashamed to be called our brother. Da heißt es, dass Jesus sich nicht schämt, dass er unser Bruder genannt wird. In verse 11. In Vers 11. He is not ashamed. Er schämt sich dessen nicht. To identify with us. Dass er sich mit uns identifiziert. And imagine how the devil tries to bring shame on him. Und kannst du dir vorstellen, wie der Teufel ihn dazu bringt, dass er sich unser schämt? Is this all you could find? Ist das alles, was du finden konntest? This? Das? These people down there? Diese Leute da unten? Disobedient, rebellious, everything under the sun? ungehorsam, rebellisch und das ist alles, was du unter der Sonne finden konntest? This is your inheritance? Das ist dein Erbe? This is why you created the heavens and the earth? Deswegen hast du Himmel und Erde geschaffen? These are your people, your children? Das ist dein Volk oder deine Kinder? Yes. Ja. I am their brother. Ich bin ihr Bruder. And I'm not ashamed of them. Und ich schäme mich ihrer nicht. They are my brethren. Sie sind meine Brüder. Then it goes on to say. Dann geht's weiter. That the Father is not ashamed in Hebrews 11. In Hebräer 11 und der Vater schämt sich nicht. Vers 16. That God the Father is not ashamed to call us to be our God. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Right. He's not ashamed to be called our God. Er schämt sich nicht, unser Gott genannt zu werden. Er schämt sich dessen nicht. He could be, but he's not. Er könnte es, aber er tut es nicht. Every reason why he wouldn't want to identify with us. Jeder Grund, der dafür steht, dass er sich nicht mit uns identifiziert. But he's not ashamed. Aber er schämt sich nicht. Just to close. Zum Abschluss. When we stand before him one day. Wenn wir eines Tages vor ihm stehen. We will want to come back to these moments in time. Würden wir gern zurückgehen zu diesen Momenten im Leben. And stand for his name. Und für seinen Namen einstehen. Speak his name. Seinen Namen aussprechen. Be proud of his name. Für seinen Namen stolz sein. Suffer for his name. Seinen Namen zu leiden. Pay the price for his name. Den Preis für seinen Namen zu zahlen. He gave everything for us. Er hat alles für uns gegeben. We will want to come back and take advantage of the opportunities. Und wir wollen zurückkommen und diese Möglichkeiten nutzen. Why was Paul the apostle of grace? Warum war der Paulus der Apostel der Gnade? Because he was so sinful. Weil er so sündig war. Look at another verse and I'll close. Lesen wir noch einen Vers durch. Where is it? Go to slide 4 and we'll close. Slide 4. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Among whom I am as I speak foremost of all. Von welchen ich, während ich rede, der Erste bin. His identity is in Christ. Seine Identität liegt in Christus. But he knows his other nature. Aber er kennt oder ist sich seiner anderen Natur bewusst. We have a sin nature. Wir haben eine Sündennatur. He knows all about it. Und er weiß alles darüber. I am as I speak the worst of all. Während ich rede, bin ich der Schlimmste von allen. But I am what I am by the grace of God. Aber ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Yet for this reason I found mercy. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zugeteilt worden. So that in me as the foremost of sinners. Damit Jesus Christus an mir als dem Ersten Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example for those who would believe in him for eternal life. Die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. One more verse. Look at slide 7 and we'll close. 7. I think that's 8. Yeah. Jesus said to the Pharisees. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt. He who is forgiven little loves little. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. How much do you love? Wie viel liebst du? How much do I love? Wie viel liebe ich? Our love for people. Unsere Liebe für Menschen. For God's purpose. Für Gottes Zweck oder Absicht. Für den Namen Jesus. Is directly proportional. Ist direkt proportional how much we believe we've been forgiven. Dem gegenüber, wie sehr oder wie viel wir daran glauben, dass uns vergeben wurde. If I was to have a show of hands today, wenn ich euch bitten würde, aufzuzeigen, and ask who here believes that you are the most sinful person in this room. Und ich euch fragen würde, wer von euch glaubt, dass er das sündigste Mensch auf der also in diesem Raum wäre. How many would lift their hand? Wie viele von euch würden aufzeigen? I would lift my hand. Aber ich würde meine Hand heben. because of all I know, weil wegen all dem, was ich and weiß, how little I do, und wie wenig ich tue, I think there's no one who is a greater sinner. Glaube ich nicht, dass jemand da ist, der ein noch größerer Sünder wäre than me. Als ich. And I know that many hands would go up. Und ich weiß, dass viele Hände nach oben gehen würden. But it's not about our sin. Aber es geht eben nicht um unsere Sünde. He has forgiven it. Er hat sie uns vergeben. If you have this sense in you like the Apostle Paul did, wenn du diesen Sinn in dir hättest wie der Apostel Paulus, I'm just so sinful. Und sagst, ich bin so sündig. Not just in the bad things I might do, but in the good things I don't do. Nicht nur die schlimmen Dinge, die ich tue, sondern auch die guten Dinge, die ich nicht tue. But here's the great message. There's good news. Aber hier kommt die frohe Botschaft. Das sind die guten Nachrichten. You have an advantage over everyone else. Du hast den Vorteil gegenüber allen anderen. Because you can get a greater revelation of His love. Du kannst eine größere Offenbarung seiner Liebe erfahren. Now go to the next verse. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. That you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. What is the breadth, the length, the height, the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. Was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. I can only know his depth if I'm down there. Ich kann seine Tiefe nur erkennen, wenn ich wirklich da ganz unten bin. I can only know his breath if I'm out there. Ich kann nur seine Breite erkennen, wenn ich da ganz außen schon war. I can only know his height. Ich kann nur seine Höhe erfahren. If I'm up there? Wenn ich da oben bin? No. Maybe if, I don't know. Maybe the deeper I go, the higher I realize he is. Vielleicht je tiefer ich runterkomme, desto mehr erkenne ich, wie hoch oben das ist. Here's the good news. Here's the good news. Whoever you are, wer immer du bist, those that are forgiven much, love much. Denen, denen viel vergeben wurde, die lieben auch viel. And that will be my greatest regret. Und das wäre das, was ich am meisten bedauern würde. That I didn't turn forgiveness into love for others. Dass ich die Vergebung, die ich empfangen habe, nicht in Liebe für andere umwandle. I want to watch this video one more time. Ich möchte gerne dieses Video noch mal mit euch anschauen. And I want you to pray about what God wants you to put on a banner. Und ich möchte, dass ihr darüber betet, was Gott will, dass ihr auf die Banner schreibt. And what size? Just look at someone and say, "That's me. That's me right there." Und in welcher Größe? Also schaut euch das an und vielleicht erkennt ihr euch da wieder. That's the kind of banner. That's what I want to say this or I want to say that. Das ist das Banner, das ich haben möchte. Ich möchte das sagen oder das sagen. Okay. Jesus. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast. If you don't have a personal relationship with Jesus. Wenn du keine persönliche Beziehung mit Jesus hast. You've never asked him to come into your life. Du noch nie gebeten hast, dass er in dein Leben kommt. For his forgiveness. Für seine Vergebung. To have a personal relationship with him. Um eine persönliche Beziehung mit ihm zu führen. You can start right now. Dann kannst du jetzt beginnen. Pray with me a simple prayer. Bete mit mir ein simples Gebet. Jesus will respond to you. Jesus wird dir antworten. He's the risen Lord. Er ist der auferstandene Herr. He is God. Er ist Gott. The Son of God. Der Sohn Gottes. Pray this prayer with me. Bete dieses Gebet mit Jesus. Mir. Jesus. Can you say that, Jesus? Kannst du das sagen, Jesus? You say that powerful name, Jesus. Kannst du diesen mächtigen Namen Jesus sagen? Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. To your love. Für deine Liebe. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. I want to identify with you. Ich möchte mich mit dir identifizieren. I want to give my life to you. Ich möchte dir mein Leben geben. Can you pray that, Jesus? Kannst du das beten, Jesus? Say, Jesus, come into my life. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. Cleanse me. Reinige mich. I want to give you my life. Ich möchte dir mein Leben geben. We're going to pray now. Ich möchte jetzt beten. Mary will pray for Iraq, Syria, and these people and whatever. Mary will für Irak und Syrien und diese Menschen beten. Let's just go in groups of two or three. Just pray with the person next to you. Beten wir immer in Gruppen von zwei oder drei Leuten, am besten mit den Leuten neben euch. And Andrew White, who is an Anglican priest in Baghdad. Und Andrew White, der ein anglikanischer Priester in Bagdad ist. He said to pray for these three things. Er hat gesagt, man soll für drei Dinge beten. Pray for their protection. Bete für ihren Schutz. For provision. Für Vorsorge. Protection, provision and perseverance. Und ihr Durchhaltevermögen. Okay. So let's go into prayer now. Beten wir jetzt. Okay, let's close. Lasst uns abschließen. I have a word. I asked God yesterday in my quiet time if he had a word for us, the church. Ich habe Gott gestern in meiner stillen Zeit gefragt, ob er ein Wort für uns, für diese Gemeinde hat. And I didn't know what Rob was speaking on. Und ich habe noch nicht gewusst, worüber Rob predigen wird. Okay, so this is the word. Dieses Wort habe ich bekommen. Take this for yourself individually and also as for ourselves corporately. Und nimm das an für dich individuell, aber auch eben als Gesamtheit. You are my light shining brightly. Du bist mein Licht, das hell leuchtet. I am pleased with your faith. Ich habe Freude an deinem Glauben. For your love for each other. Für deine Liebe füreinander. For the lost and for my persecuted children. Für die Verlorenen und für meine verfolgten Kinder. This burden is my burden, which you have taken on. Diese Last ist meine Last, die du auf dich genommen hast. I want you to be the joy of the city, or one of the churches that are the joy of the city. Ich möchte, dass ihr eine Gemeinde seid, die die Freude dieser Stadt sind. How will that happen? Wie wird das passiert? By being humble servants. Indem ihr demütige Diener seid. Use your time, your talents, your finances. Verwende deine Zeit, deine Talente und deine Finanzen. Your words and your deeds to serve other churches and to serve the city. Deine Worte und deine Taten, um anderen Gemeinden und dieser Stadt zu dienen. You have no walls. Ihr habt keine Mauern. You are not afraid to be in contact with other churches. Ihr habt keine Angst, um in Kontakt mit anderen Gemeinden zu sein. And I love this openness. Und ich liebe diese Offenheit. Which comes from my open heart. Die von meinem offenen Herzen kommt. Carry my heart. Tragt mein Herz hinaus. Go low. Geht tief. And wash people's feet. Und wascht die Füße von Menschen. Esteem others higher than yourself. Achtet andere höher als euch selbst. I have given you a unique combination of gifts, talents and abilities. Ich habe euch eine einzigartige Kombination von Gaben und Talenten gegeben. Und Fähigkeiten. Individually as well as corporately. Individuell als auch gesamtheitlich. Don't be shy about using them. Und seid nicht schüchtern, sie einzusetzen. These gifts have been given to you as a trust. Diese Gaben wurden euch anvertraut. So that you would use them for others. Damit ihr sie für andere verwendet. So be bold and be loving and be wise. So seid mutig, seid liebevoll und seid weise. Step into your place. Geht in euren Platz. Into your calling. In deinen Ruf. Do your best for me and work so that your work you will not be ashamed of. Mach das Beste für mich, damit du dich für deine Arbeit nicht schämen musst. Back up your words with action. Und rede nicht nur, sondern handle auch danach. Words without deeds don't amount to much. Worte ohne Taten bringen nicht viel. But only do what I ask you. Aber macht nur das, wozu ich euch bitte. So ask me what the next step is. Fragt mich, was der nächste Schritt ist. Listen to my voice. Hört auf meine Stimme. And then obey. Und dann gehorcht. These three things. Diese drei Dinge. Ask. Fragt. And I will not hide my will from you. Und ich werde euch meinen Willen nicht vorenthalten. I will tell you what to do. Ich werde euch sagen, was ihr tun sollt. But you have to ask. Aber ihr müsst fragen. Then listen. Dann hört zu. Hear my voice. Hört auf meine Stimme. And then obey. Und dann gehorcht. Listen to what I say and then do what you hear. Hört, was ich euch sage und dann tut, was ihr hört. Okay. So let's close in prayer. Lasst uns im Gebet abschließen. I also want to speak to some people here who are in a terrible situation yourself. Ich möchte hier zu ein paar Leuten sprechen, die sich in einer schrecklichen Situation befinden. And I want you to know that you can have boundaries and God wants you to have boundaries. Und ihr könnt euch Grenzen setzen und Gott will, dass ihr euch auch Grenzen setzt. And don't have this idea that, well, because I'm a good Christian, I will let people run over me or I will let people abuse me. Und habt nicht diese Idee in euch, dass weil ihr gute Christen seid, ihr euch von Leuten niedertrampeln lasst oder euch von Leuten, von anderen Menschen ausnutzen lässt. God wants you, God wants us to have healthy boundaries. Gott will, dass wir gesunde Grenzen haben. And this doesn't mean that we're not being Christian. Und das bedeutet nicht, dass wir keine Christen sein können. Okay, I don't know who that's for, but God put it on my heart. Und ich weiß, dass das hart ist, aber Gott hat das auf mein Herz gesetzt. No, I don't know who this is for. Also ich weiß nicht, für wen das ist. But God put it on my heart. Aber Gott hat das auf mein Herz gelegt. Okay, so for you as well, ask God what to do. Auch für dich gilt, frag Gott, was du tun sollst. And when he tells you, do it. Und wenn es dir sagt, dann tu es. Father, we thank you for this message today. Vater, wir danken dir für die Botschaft heute. And we believe that we are a light on a hill. Und wir glauben, dass wir Licht auf einem Hügel sind. And Lord, we want our light to shine. Und wir wollen, Herr, dass unser Licht scheint. Let our light shine. Lass unser Licht leuchten. And that can happen if we are in an intimate relationship with you. Und das passiert, wenn wir in einer intimen Beziehung mit dir sind. Where we are receiving your love for us personally every day. Wo wir jeden Tag deine Liebe für uns empfangen. Continually receiving this love and this forgiveness for ourselves. Und immerfort diese Liebe und die Vergebung für uns empfangen. And that's the only way we can then serve others. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir anderen dienen können. Keep yourself in the love of God. Bleib in der Liebe Gottes. And Father, we want to hear your voice and we want to obey what you say. Und Vater, wir hören deine Stimme und wir wollen darauf hören, was du uns sagst. And we want to obey what you say. Wir wollen darauf hören, was du sagst. Put it on our hearts to pray for our brothers and sisters every day, to pray for them. Und bitte lege es auf unser Herz, dass wir für unsere Brüder und Schwestern jeden Tag beten. Help us, Lord, to make the right decisions. Hilf uns, Herr, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Help us to walk in your plan, in your will for our lives. Und hilf uns bitte, dass wir in deinem Plan und deinem Willen gehen in dem Leben. Help us to step up into our place. Und hilf uns, dass wir zu dem Platz hinaufsteigen. The place that you have for us. Den Platz, den du für uns hast, die Position. And Jesus, we want to be used by you. We want you to use all of our gifts, all of our abilities for your glory. Und Jesus, wir wollen, dass du uns verwendest, dass du all unsere Gaben, unsere Fähigkeiten für deine Herrlichkeit verwendest. Jesus, we give you permission. Jesus, wir geben dir die Erlaubnis dafür. We don't shrink back. Und wir weichen nicht zurück. We step forward. Sondern wir gehen voran. Into the calling that you have for us. In den Ruf, den du für uns hast. We thank you and we praise you, Lord. Wir danken dir und wir preisen dich, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.